1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Das ist die letzte Sendung in diesem Jahr vor unserer Weihnachtspause. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ja, was machen wir heute? Wie immer freitags eine freie Themenrunde. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist Alex, 33. Hallo Alex. Ja, hi. Ein Mann. Mhm. Sehr gut. Ja, geht. Oh. Um was geht's, Alex, bei dir? Ja, und zwar war ich heute halt unterwegs, also von der Arbeit aus, und bin halt im Krankentransport, also Rettungsdienst, mhm. und haben eigentlich nur eine kranke Oma von Punkt A nach Punkt B gebracht. Mhm. Und da waren wir heute halt Mittag da auf der A3, kurz bevor dieser, war so ein Unfall halt gewesen. Heute war ein ganz schlimmer Unfall auf der A3, habe ich gehört. Ja, heute Mittag. Ja. Und da hat sich wohl so ein ziemlich junger Typ halt, ist halt da verunfallt halt, mhm. 18 Jahre. Und das war halt ein bisschen, ja, viel auf einmal, sage ich mal. Und zumindest sehr unvorbereitet. Und also ihr wart mit, aber die ältere Dame war noch bei euch im Auto. Ja, ja. Ja, und ihr fuhrt auch auf der A3. Genau. Und da gab es einen Unfall mit diesem 18-jährigen jungen Mann. Genau. Und dann? Und wie gesagt, ich bin halt auch im Rettungsdienst, aber ich mache das halt hauptsächlich nur die Krankentransporte. Hm. Folglich ist halt alles, also diese ganze Rettung ist halt ein bisschen aufregender, sag ich mal. Ja. Mir eigentlich zu aufregend. Ja. Und wie gesagt, wir waren halt quasi von den Leuten, die davor unmittelbar, also das war glaube ich 1-2 Minuten, bevor wir da überhaupt ankamen, ja. Gehe schon langsam voran und rausgewunken, habe ich mir schon gedacht, na toll, was geht denn jetzt los? Und dann halt schon die Karre gesehen, war halt ziemlich zermatscht und dann halt ausgestiegen, geguckt, und das war halt auch erstmal so kein schöner Anblick, möchte aber jetzt nicht so beschreiben, ich weiß ja nicht, ob da die Angehörigen vielleicht mithören oder so. Und haben halt erstmal, ja, panisch jetzt nicht, aber zumindest erstmal doch recht aufgeregt. Geguckt, haben wir dann auch erstmal rausgeholt und so, und dann halt mal. Wobei ihr ja gar nicht dazu da wart, Wir waren eigentlich. Ist es ein Zufall gewesen, ne? Und das war nur reiner Zufall. Aber dennoch habt ihr dann geholfen und habt den jungen Mann da rausgeholt? Ja, können wir ja nicht anders, wenn die Leute dann da rauswinken, ne? Ja. Wie schwer war denn der Mann verletzt? Also optisch gar nicht, nur halt, war halt eigentlich gar nicht mehr da. Also kein Puls, keine Atmung, ne? War halt schon blau. Und da haben wir halt erstmal geguckt, war halt nichts zu fühlen, dann haben wir halt erstmal angefangen, Reanimation. Mhm. Und haben wir dann auch nach ein paar Minuten wiedergekriegt. Ja. Und dann hat das halt auch noch 10, 20 Minuten gedauert, bis halt die Feuerwehr da war. Ja. 10, 20 Minuten? Ja. Also Feuerwehr halt, inklusive dem Notarzt dann? Notarzt und Rettungshubschrauber. Ja. Weil war halt kein Durchkommen mehr auf der A3. War einfach zu alles. Mhm. Und das war halt dann doch ein bisschen mehr als ich. Ja, aber das war doch eine ganz tolle Sache. Das heißt, wenn toll ihr... Toll war das nicht. Naja, das ist mir schon klar, dass es nicht toll war. Aber toll war dass ihr so rechtzeitig dann zufällig da vorbeigekommen seid. Der Zufall, das hat schon alles irgendwie seltsam miteinander gespielt, weil... Das heißt, es kann sein, wenn ihr nicht vorbeigekommen wärt, dass dieser Mann, junge Mann, gestorben wäre, oder? Würde ich schon ausgehen, ja. Ja, insofern ist es doch eine sehr, sehr gute Fügung gewesen. Ja, nur halt die Situation für einen persönlich, erstmal das, ich denke mal schon, also ich habe jetzt so grob kein Problem damit klarzukommen, aber es ist schon erstmal ein Brocken, wenn man es nicht gewohnt ist, weißt du? Was hast du denn für eine Ausbildung? Ein Rettungsdani. Wie, und dann betrifft dich das so sehr? Ja, weil mir die Routine halt fehlt. Weil ich mache hauptsächlich nur die Krankentransporte. Ja. Also im Prinzip habe ich die Ausbildung, also das ist auch noch irgendwo alles da in der Aufregung, aber trotzdem, mir fehlt halt die Sicherheit, die Routine dabei und vor allem halt... Aber du bist doch wahrscheinlich in deiner Ausbildung auch mit solchen Dingen konfrontiert worden, immer wieder, oder nicht? Ja, immer wieder ist gut, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Naja, gut, aber... Und seitdem halt alles eher ruhiger, weißt du? Ich bin halt eher, ich mag es halt lieber ruhig und wenig Aufmerksamkeit wie möglich. Also der junge Mann war äußerlich, wie du sagst, nicht schwer verletzt, sondern nee. Er war eben bei Bewusstlosigkeit oder fast schon im Koma, als ihr ihn dann da gefunden habt. Kein Puls, keine Atmung, also ja. Blau halt um die Nase. Und das hat dich so umgehauen? Ja, also ist halt ein Anblick, wie wenn er halt jemand auf dem Tisch liegen hat, weißt du? Wie was? Wenn er jemand auf dem Tisch liegen hat. Wie auf dem Tisch liegen hat? Ja, also nicht mehr lebend. Ja. Und wie gesagt, das war halt kein so halb auf offene Augen und so, das war halt nicht wirklich schön. Und die ganze Situation war halt auch sehr bedrückend. Das ist halt, ja. Ich bin halt nicht gewohnt, so mit so direkt damit konfrontiert zu sein. Aber wenn dir so etwas so ausmacht, wieso bist du überhaupt in den Beruf gegangen? Es ist einfach, denke ich mal, die Routine, die mir fehlt. Das ist jetzt ja, das trotzdem, zweite Mal, trotzdem. Dass mir sowas wirklich passiert ist. Ansonsten habe ich eher mit Normalkranken, sag ich mal, zu tun. Ja, aber ich bin jetzt so wirklich sehr erstaunt darüber, weil ich meinen Zivildienst auch im Krankenhaus gemacht habe und das gehört ja da dann auch zum Alltag, dass man mit solchen Dingen konfrontiert wird und das ist natürlich, geht einem ja, dieser Alltag fehlt mir nur. Ja, wie lange arbeitest du denn in diesem Transport? 10 Jahre. Also ausschließlich Transporte hast du gemacht? Und die sind eigentlich, wie gesagt, recht ruhig und halt gefestigt, sag ich mal. Aber das war halt doch ein bisschen, ich denke mal auch für jemand, der das regelmäßig macht, also so ein 18-Jährigen da so halb tot zu sehen, das ist auch nicht so ein angenehmer Anblick, weißt du? Ja, aber wollen wir uns mal freuen, dass ihr da wart? Tue ich auch. Also wir waren, weißt du denn, nachdem wir die auch mal abgeliefert haben, sind wir dann auch noch auf dem Rückweg an dem Krankenhaus vorbeigefahren und haben da quasi nochmal erkundigt. Mhm. Und der scheint es auch zumindest bis dahin geschafft zu haben, wenn auch ziemlich verletzt. Also, das musst du jetzt verdauen, was du da gesehen hast. Genau. Aber ich finde, die Freude überwiegt, dass ihr heute wahrscheinlich ein Menschenleben gerettet habt. Das ja, aber dazu muss ich das erstmal verdauen, um das andere dann wahrzunehmen, weißt du? Ja, genau. Ja. Und ich möchte halt, weil es hat gestern ja auch direkt angefangen zu schneien. Es war die ganze A3 wirklich die Spuren voller Eis. Mhm. Und das war halt eigentlich auch, das war kurz bevor es wieder angefangen hat, heute richtig zu schneien. Mhm. Und da sind eigentlich alle recht langsam gefahren. Und das war halt, also um so einen Unfall zu verursachen, beziehungsweise sich so irgendwo gegen zu matschen, das muss schon, also dass die Leute ein bisschen aufpassen, wie sie fahren, weißt du? Alex. Weil das war doch. Ich glaube, alle können sich doof und dusselig reden und appellieren und die Leute fahren trotzdem schnell. Sobald es ein bisschen wieder frei ist, habe ich heute gesehen, obwohl die Straßen noch sehr glatt sind, volle Kanne wieder drauf, gar nicht einkalkulierend. Das Problem ist, die unterschätzen, ne? Ja, absolut, absolut. Und absolut. Ich denke mal, ein 18-Jähriger, ja, der gerade mal nicht mal ein Jahr einen Führerschein hat. Ich meine, ich weiß selber, wo ich 18 war. Ja, ich bin der Größte, ich kann jetzt alles, darf jetzt alles. Ja. Aber das ist schon heftig, wenn man dann sowas unterschätzt und gerade auf der Autobahn. Ja, ja, genau, absolut. Also insofern gut, dass du jetzt gerade den Appell auch nochmal ausgesprochen hast. Ich möchte anderen schon diesen Anblick und die allein schon, ich will nicht wissen, was die Angehörigen jetzt mitmachen, weißt du? Ja. Ja, es war ja heute ein noch schlimmerer Unfall auf der A3, den meinte ich gerade. Dabei ist eine Frau ums Leben gekommen. Ich weiß die genauen Umstände nicht, aber wahrscheinlich ist auch irgendjemand nicht vorsichtig gefahren und so ist es passiert. Ja. Lieber Alex, also sehen wir mal das Positive an der Sache. Tu ich. Alles Gute wünsche ich dir, schöne Weihnachten. Ja, euch auch. Dankeschön, tschüss. Alles klar, danke. Ciao. Tschö. 0800 220 50 50 unsere Nummer. Katrin ist hier. Katrin ist 30. Hallo Katrin. Hallo Domian. Hallo Katrin. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe Liebeskummer. Ah ja, ja, ja. Erzähl. Ja, ja. Ich habe vor 6 Wochen jemanden im Internet kennengelernt. Ein junger Mann, 35 Jahre. Mhm. Wir haben anfangs immer viel geschrieben, dann haben wir telefoniert. Mhm. Stimme? Sehr toll. Aha. Sehr toll. Also es hat wirklich alles gepasst. Die Fotos, die Stimme. Ja. Schreiben, es war alles total toll. Ja. Das erste Telefonat war 10 Stunden am Stück. Wow, 10 Stunden. Ja, so dann waren es meistens 4 Stunden, es waren nochmal 2 Stunden, kam aber so drauf an. Ja. Und ich habe 2 Kinder, das wusste er von Anfang an. Mhm. Sind 6 und 1 und aber du bist solo. Ja. Mhm. Ja. Ja. es gibt ja alles. Mal, ja, ich habe vor einem halben Jahr von dem Vater getrennt, das ging nicht mehr. Mhm. Und und jetzt war er vorgestern hier, hat mich besucht, war ein schöner Abend. Erste Mal war er da. Mhm. Und äußerlich ist er so wie das Bild. Oh ja. Oh ja. Noch besser als auf dem Foto? Ja. Ja. Also es war echt Wahnsinn. Also es war richtig klasse. Und dann blieb er auch über Nacht. Und ja, wir haben auch. Okay. War auch gut? Ja, war auch gut. Ja. Also ich kann mich nicht beschweren. So, und dann meldete er sich, dann fuhr er morgens, bevor die Kinder aufgestanden sind. Vorher meldete sich irgendwie nicht, da dachte ich mir schon, irgendwas ist jetzt komisch. Und keine Ahnung, dann meldete er, habe ich ihm geschrieben, dann meldete er sich mittags. Und da kam auch. Da weint jemand, ne? Ja, das ist die Kleine, aber die schläft gleich weiter. Ja. Und dann meldete er sich mittags und abends meinte er dann nochmal kurz ein SMS schicken zu müssen und mir sagen zu müssen, dass dass er mit den Kindern nicht klarkommt und die Verantwortung nicht übernehmen kann. Und es war ziemlich merkwürdig, weil er hat die Kinder ja nie kennengelernt. Der hat sie gar nicht gesehen? Nö, überhaupt nicht. Er hat nur, ich meine, gut, auf meinem Schrank stehen 3-4 Fotos und das war's. Das heißt, im Klartext, er will mit dir nichts mehr zu tun haben. Richtig, könnte man so sagen. Also ich finde es total billig. Aber ihr habt nicht nochmal telefoniert? Nein. Die SMS kam, also das war das Letzte, was du von ihm gehört hast. Ja. Ihr kommt mit den Kindern unter Verantwortung und so nicht ganz klar? Ganz genau so sieht es aus, ja. Hart, ne? Das ist richtig hart. Ich meine, das wusste er von Anfang an. Hey, ich meine, ich hätte es verstanden, wenn er einen ganzen Tag oder ein Wochenende mit uns hier verbracht hätte und das dann gesagt hätte. Aber unter den Umständen nun wirklich nicht. Und den vielen, vielen Stunden telefonieren, die hinter euch liegen. Richtig. Wo ihr über alles Mögliche geredet habt. Ja, über alles. Ja. Wie fühlst du dich? Total mies. Ausgenutzt? Ja. Richtig ausgenutzt. Ja, es hat irgendwie so ein Geschmäckle. Schnell die Nummer noch geschoben ganz und dann genau. War es das. Ich meine, warum fährt man dann 80 Kilometer nur, um mal kurz ein Nummerchen zu schieben? Ich weiß ja nicht. Also ja, das machen viele. Echt? Ja. Das kann schon sein. Ich meine, so ausgenutzt und verarscht wurde ich nur auch schon lange nicht mehr. Hast du ihm rückgesimst? Nein. Nein. Ich wüsste auch gar nicht, was ich schreiben sollte. Nee, würde ich auch nicht. Also das weiß ich nicht. Das vorbei, aus, alle Daten löschen von ihm und das war's. Meine Freundin meint, der steht jetzt bald in 4 Wochen wieder vor meiner Tür und kratzt, aber da kann er lange kratzen. Ja, oder auch nicht. Vielleicht steht er auch nicht vor der Tür. Das ist mir auch egal. Also so eine Nummer, weiß ich nicht. Also ich fühle mich echt total scheiße. Ja, das ist da hat man solchen Schuss, einen Schlag in die Magengrube gekriegt. Auf jeden Fall. Und das muss man einfach aushalten. Ja. Ich bin sicher, du wirst es in ein paar Tagen oder ein paar Wochen, hast du das vergessen. Naja. Hoffe ich mal. Ja. Aber es wird weniger werden, Ja, ich meine, gut, die Beziehung, die ich davor hatte, die war auch 7 Jahre lang und die war auch nicht wirklich vom Feinsten. Also von daher, ich habe gedacht, jetzt geht es wirklich mal wirklich bergauf. Und ja. Nö, man wird irgendwie nur verarscht. Ja. Bereust du, dass du dich ja schon beim ersten Mal auf Sex eingelassen hast? Ja, finde ich auch. Also das, ich habe hinterher gedacht, wie konntest du nur so dumm sein? Warum hast du das gemacht? Ja, es fühlte sich alles so richtig an. Es war alles so, genau so richtig eben. Ich habe mich wohl gefühlt, ich hatte den Eindruck, er fühlt sich auch wohl. Und es fühlte sich alles richtig an. War der denn schon so ein bisschen verändert, als er fuhr? Also als er fuhr morgens, da habe ich irgendwie den Eindruck gehabt, er hatte es ganz eilig, hier wegzukommen. Hatte ich irgendwie, aber ich habe gedacht, das kann doch daran liegen, weil ich noch ein bisschen verschlafen war. Ja. Und dann ließ mich dieses Gefühl aber den ganzen Tag irgendwie nicht los. Ja. Dann habe ich ihm mittags geschrieben, ob er heile zu Hause angekommen ist, weil es war ja nun auch wirklich, die Straßen waren nicht wirklich frei. Ja, und dann schrieb er halt nur, ihm wäre noch hinten einer draufgefahren und so. Ja, dachte ich, okay, das könnte schon mal vorkommen. Und abends kam dann halt, dass er mit der Verantwortung der Kinder nicht klarkommt und bla. Ich meine, der soll mich ja nicht heiraten. Hat er denn dann noch formuliert, und deshalb möchte ich mit dir keinen Kontakt haben? Nein. Nein, überhaupt nicht. Er schrieb nur, ja, im Moment kann er es nicht, wer weiß, vielleicht kann er es noch, aber im Moment geht es halt nicht. Achso, okay, dann heißt das, das heißt es dann. Ich habe keinen Bock. Richtig. Ich habe keinen Bock, heißt das. Ich bin zwar blond, aber nicht blöd. Ja. Katrin, das ist so ein Schmerz, den man, da gibt es keine Heilung, da muss man aushalten, leider Gottes. Ja. Und das noch vor Weihnachten. Ja, es ist nur immer so blöd, wenn man sowas erlebt hat. Dann wird man ja umso kritischer und skeptischer dem nächsten Mann gegenüber. Genau, ich meine, ich hatte meiner, wie gesagt, der vorigen Beziehung schon so einiges durch und ich war nun schon sehr skeptisch. Also ich war sehr skeptisch, aber offenbar nicht skeptisch genug. Ja. Dennoch, bei aller Skepsis finde ich, dass man auch immer wieder einem neuen Menschen auch eine neue Chance geben muss. Deswegen habe ich demjenigen ja auch so eine Chance gegeben. Ja, ja. Ich lasse nicht jeden in meine Wohnung und auch nicht in mein Herz und so. Du Armes. Ja. Aber es wird schon wieder werden. Ja, ich habe jetzt zum Glück meine Kinder. Es war ja auch noch nicht so sehr lang. Es ist jetzt eine gescheiterte Hoffnung, aber die war ja gerade erst aufgeflammt. Insofern. Ja, aber richtig geflammt. Ja, ja, ich weiß. Katrin, ich wünsche dir das nächste Mal viel mehr Glück. Ja. Alles Gute und trotzdem schöne Weihnachten dir und deinen Kindern. Ja, danke. Kann ich noch ein Autogramm haben, Domian? Gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Ja. Tschüss. Schöne Weihnachten. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Tschüss. So. 1:16 Uhr. Doreen oder Doreen haben wir hier. 20 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Doreen ist richtig. Doreen. Genau. Doreen, weswegen rufst du an? Ich rufe an wegen meiner Eltern. Ja. Und zwar habe ich die beiden verloren im Oktober 2009. Beide? Mein Vater hat meine Mutter ermordet und dann sich selbst. Du lieber Gott. Ja. Das war nicht wirklich schön, das kann man so sagen. Erzähl mal, was da genau passiert ist. Meine Mutter hatte sich neu verliebt, hatte einen neuen Mann kennengelernt und wollte ausziehen, hatte auch schon alles gepackt, schlief, wie das dann wahrscheinlich normal ist bei einer Trennung, auf der Couch. Natürlich, dann wollte sie ja, sie wollte 2 Tage später ausziehen. Mhm. Ja, und ich habe auch zu Hause gewohnt. Mein Vater war sowieso schon... Ja, sehr, sehr angeschlagen. Mhm. Aber natürlich hätte mit sowas niemand gerechnet, ne? Bist du Einzelkind? Ja. Ja. Mhm. Und naja, dann eines Morgens klingelte mein Handy. Mhm. Ich hatte auch schon das Festnetztelefon klingeln hören irgendwie. Und dann rief der neue Partner oder Lebensgefährte meiner Mutter an und sagte, ich kann Mama nicht erreichen, wo ist die? Mhm. Ich weiß es nicht, du hast mich gerade geweckt, ne? Ich bin noch gar nicht... wach gewesen. Mhm. Ja, dann geh doch mal bitte gucken. Mhm. Und der hatte schon irgendwie ein komisches Gefühl scheinbar. Also der hatte wohl schon auf ihrem Handy versucht, zu Hause versucht. Ja. Und dann, ihn noch am Ohr gehabt und dann bin ich raus und direkt vor meiner Zimmertür lag dann auch schon das Festnetztelefon, deswegen hatte ich das auch gehört. Ja. Und die ganzen Abschiedsbriefe. Das Telefon lag einfach auf der Erde? Kaputt? Ja, mein Vater hat es mir da hingelegt. Er hat auch die Abschiedsbriefe alle vor meine Tür gelegt und hat obendrauf nochmal einen großen Brief gelegt, wo vorne drauf stand, ruf die Polizei 110 und bevor du weitergehst. Also meine Mutter lag ja im Wohnzimmer und er wollte wohl vermeiden, dass ich das noch mit ansehen muss. Aber du bist weitergegangen? Nein, bin ich nicht. Nein? Nein. Schon ahnend, dass da was Schlimmes ist? Ja. Ahnt man das? Also wenn man da schon, also ich erinnere mich noch daran, dass ich die Zeile gelesen habe, das wird wohl, also von meinem Vater, das wird wohl die letzten Zeilen an dich und den Rest der Welt sein. Und da war mir klar, egal was da liegt, wer da liegt, wir hatten noch 3 Hunde, da ist verdammt nochmal was passiert. Aber waren die Hunde nicht auch aufgeregt und... Die Hunde waren nicht mehr da, die hat er auch mitgenommen. Das heißt, die hat er auch erschossen, oder? Nee, also er hat meine Mutter erschlagen. Mit einem Gegenstand, im Schlaf allerdings, also laut Polizei und was auch immer da, hieß es, sie soll wohl nichts mitbekommen haben, was einen irgendwo auch immer beruhigt, aber naja. Mit was für einem Gegenstand? Keine Ahnung, hat man nie gefunden, muss ja noch irgendwie das hat man irgendwo nie gefunden. Entsorgt haben. Aber die Polizei hat doch wahrscheinlich das ganze Haus durchsucht bis zum... Ja, man muss dazu sagen, also er hat sich nicht im Haus umgebracht, er hat sich ja selbst noch das Leben genommen. Er ist mit unseren Hunden auf den Hundeplatz, auf den Trainingsplatz gefahren, Auto. Er hat die Mutter erschlagen. Richtig, auf der Couch. Die lag erschlagen auf der Couch. Richtig. Und dann ist er mit den Hunden weggefahren und dann? Und hat dann in einem Metalleimer, den er auf die Rückbank gestellt hat, Kohle angezündet und ist mit den Hunden im Auto erstickt. Oh. Ja. Mein Gott, wie brutal. Das ist richtig, ja. Und in den Abschiedsbriefen stand auch, ich wollte nicht, dass du dabei bist. also an mich jetzt, ich wollte es eigentlich machen, dass du irgendwo anders bist bei deinem Freund oder irgendwie, dass ich woanders schlafe, aber er sagt, er hat es nicht mehr ausgehalten. Das war aber, also es war keine Affekttat. Das war geplant. Mhm. Lass mich nur mal fragen, ich habe das gerade gar nicht richtig kapiert. Er hat in dem Auto Kohle in Eimer getan und Grillkohle und die angezündet. Ja, und die Scheiben zugemacht und die Hunde waren auch im Auto. Richtig, und ist dann an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Also erstickt praktisch. Mein Gott. Ja. Das ist so die Geschichte. Da ist man erstmal geschockt. Also ich Es gibt keine Steigerung von Schock, dann hätte ich das Wort benutzt. Ja. Nochmal dazu, du bist rausgekommen, hast dann diesen Zettel da liegen sehen und bist nicht ins Wohnzimmer gegangen, wo deine erschlagene Mutter lag. Richtig. Du hast dann sofort die Polizei angerufen. Ja, ich hatte ja noch den Partner meiner Mutter am Telefon. Ja. Dem habe ich erstmal diese Zeile auch vorgelesen, das ist der die letzte Zeile an dich und den Rest der Welt. Mhm. Der natürlich auch erstmal, ach du Scheiße, was ist denn da passiert, ne? Und dann, der war gerade berufsbedingt in Flensburg, wir kommen hier aus Hamburg. Mhm. Und er sagt, ich drehe sofort um, ne? Also ich bin gleich da und ich komme sofort vorbei. Ja, und dann, ich bin geflogen. Ich habe nur gezittert. Ich war wie in Trance, wirklich. Ich war gar nicht mehr richtig anwesend. Habe dann aufgelegt. Ja. Und habe dann wirklich direkt auch von meinem Handy dann, oder ich werde ja auf Festnetz gewesen sein, keine Ahnung, habe ich dann die Polizei angerufen, habe aber so geheult, dass mich keiner verstanden hat. Mhm. Also ich hab gar keine Luft mehr gekriegt. Ich habe ins Telefon gebrüllt, ich sterbe hier gleich, mein Vater hat meine Mutter umgebracht, was ich dann noch weitergelesen hatte, also das kam dann schon so hervor. Mhm. Und der immer, bleiben Sie ruhig, ich kann Sie nicht verstehen, was ist denn los? Und ich habe immer nur gesagt, ich sterbe hier gleich, ich kipp hier um, ich kann nicht mehr. Mhm. Und er musste mich ja beruhigen und dann sagte er, ja, wir haben alles und wo wohnen Sie denn und so weiter. Ja, und wir hatten zum Glück ein Bungalow. Ich bin dann durch mein Schlafzimmerfenster, ich hatte zwei Zimmer, so Wohnzimmer, Schlafzimmer. Also du hast es noch geschafft, der Polizei zu sagen, wo ihr wohnt. Das richtig, hast ja, du geschafft, das, ja. Also ich kann mich nicht erinnern, muss ich dazu sagen. Aber wahrscheinlich dann ja. Scheinbar, ja. Und dann bin ich ja gerade aufgestanden mit meinen Schlafsachen durchs Fenster. Es war Ende Oktober, arschkalt. Stand ich heulend barfuß auf der Straße. Man ist wirklich so in Trance. Man kann das alles nicht fassen. Ich habe bei den Nachbarn überall geklingelt. Wir haben im Neubaugebiet gewohnt. Es war aber niemand zu Hause, weil alle auf der Arbeit waren. Und ich habe nur da gestanden und geheult. Und da ist noch ein Radfahrer vorbeigekommen, der muss gedacht haben, ich bin irre. Also kam denn dann bald oder schnell die Polizei? Ja, also gefühlt ja, doch. Ich habe es dann schnell gehört. Ich stand, wie gesagt, mitten auf der Straße. Der Krankenwagen fuhr erstmal dran vorbei und ich so, oh Hilfe, hallo hier. Habe erstmal gewunken und dann kamen sie auch sofort, haben mich dann in den Krankenwagen verfrachtet. Aber du bist dann nicht ins Haus nochmal reingegangen und du hast deine erschlagene Mutter nicht gesehen. Nee, zumal ich ja das noch nicht so hundertprozentig wusste. Ich wusste, es gab ja, man hatte ja immer noch die Hoffnung, dass sie vielleicht verletzt ist, oder? Wie bitte? Dass sie vielleicht nur verletzt ist oder ja, irgend richtig, sowas. Man weiß es ja nicht. Und letztendlich war es dann so, dass ich im Krankenwagen lag und ziemlich dreist oder gut, vielleicht wusste der gute Herr das auch nicht. Dann kam dann irgendwie ein Polizist oder irgendjemand zu mir und sagte dann, ja, ist denn die tote Frau im Wohnzimmer ihre Mutter? Und ich erstmal, erstmal wie ein Schlag ins Gesicht. Und ne? das war dann die Gewissheit. Ja. Sag mal, Doreen, das ist eine unfassbare Geschichte. Ja. Also, was hat der Vater noch hinterlassen in dem, was er geschrieben hat? Nicht viel, muss ich sagen. Also er hat an den neuen Partner noch den Satz geschrieben, du weißt ja wohl, was du zu tun hast. Also im Sinne von, ja, du wirst wohl hinterherkommen. Er sagt immer so schön, den Gefallen tue ich deinem Vater nicht. und ich kann ihn verstehen. Also ich komme sehr gut mit ihm klar, muss man dazu sagen. Also hättest du deinem Vater so etwas zugetraut? Ich muss sagen, nein, das, also erstmal muss ich sagen, nein, das traut man niemandem zu. Allerdings in letzter Zeit hätte ich ihm was zugetraut, zumal, das ist ja auch immer noch so eine Sache, er hatte schon wahrscheinlich einen Selbstmordversuch hinter sich. Er ist mit dem Motorrad betrunken 130 in der 50er-Zone gefahren und ist wirklich in ein Grundstück geprescht. Ihm ist nichts passiert. Wahnsinn, aber gut. Nur ist sich selbst zu töten, wenn man in einem solchen Unglück, Liebesunglück steckt, die eine Sache, aber einen anderen noch vorher umzubringen, ist ja was... Das geht gar nicht. Ja. Also, aber was ich gerade noch sagen wollte, dadurch, dass das passiert ist, hatte man natürlich irgendwie schon so ein komisches, schlechtes Gefühl. Dann hat er noch zu mir, was ich im Nachhinein, man soll sich keine Vorwürfe machen, aber man hätte es mehr beachten sollen. Er hat zu mir gesagt, Doreen, hier werden bald noch ein paar Köpfe rollen, aber mach du dir keine Sorgen, dich lasse ich außen vor. Ja, aber das nimmt man, das kann man das ja gar nimmt nicht. Man nicht. Nein, ernst. Das kann Nein. man wirklich ich nicht hab, so. Ich habe wirklich, ich habe ihn angeguckt und ich habe gesagt, ach, das ist aber lieb von dir. Was? Das nimmt man nicht ernst. Was für ein Gefühl hast du heute zu deinem Vater? Gemischt. Es wechselt immer noch. Obwohl es jetzt schon über ein Jahr her ist. Was ist da gemischt? Mal ist es Wut, mal ist es einfach nur Traurigkeit, mal Unverständnis. Es ist alles irgendwie zusammen und irgendwie mich wundert, dass es nicht nur Wut ist. Er hat deine Mutter getötet. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deinen Eltern? Es war mal schwierig, sehr schwierig. Wir hatten auch schon mal telefoniert, ungefähr im Jahr, also es muss so Mitte 2007 gewesen sein. Da hatten meine Eltern mich mal rausgeschmissen aufgrund einer Angststörung, also von Panikattacken und so weiter, war ich geplagt und konnte wirklich gar nichts mehr machen. Ich konnte nicht mehr das Haus verlassen und die haben gesagt, wir kommen damit nicht mehr klar, wir möchten, dass du gehst. Und da habe ich bei meiner Großtante gewohnt und da hatten wir mal darüber gesprochen. Naja, und da war halt das Verhältnis schon ziemlich gestört. Also dadurch. Es war kein perfekt schönes Verhältnis, da waren schon auch Schatten. Nee, und hinterher, das Verhältnis zu meiner Mutter zumindest war wieder so gut geworden, wirklich. Also umso mehr wundert es mich nicht, dass du ihn nicht abgrundtief hast. Ja. Ja, es ist schwierig. Er ist einfach immer noch mein Vater. Mhm. Nun ist über ein Jahr jetzt vergangen, ein gutes Jahr. Wie geht es dir heute? Wie empfindest du? Ja, also du wirkst eigentlich sehr gefasst. Du erzählst das sehr klar, wie so eine Krimi-Geschichte. Ja, deswegen rufe ich auch ehrlich gesagt an. Ja. Weil ich eigentlich jedem, der irgendwie vielleicht, wo sich jemand aus der Familie umgebracht hat oder irgendetwas, ich möchte einfach nur Mut machen, weil ich habe mir wirklich, und mögen Sie es mir glauben oder nicht, ich bin am zweiten Tag, nachdem das passiert ist, wieder in unser Haus gegangen. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt, ich muss das jetzt machen, sonst betrete ich das Haus nie wieder. Mhm. Ich bin da rein, ich habe zwar meinen Onkel vorgeschickt, ich sag, guck mal bitte, ich möchte jetzt nicht da in eine Blutlache treten, aber es war alles okay, es war alles aufgeräumt und ich bin rein, ich habe natürlich gezittert wie Espenlaub, aber ich habe das gemacht und ich war wirklich stark und haben auch viele gesagt, die Stärkste aus der Familie, obwohl jeder gedacht hat, gerade da ich sowieso schon psychisch labil war durch diese Panikstörung, die ich schon hinter mir hatte und so weiter. Wohnst du denn heute immer noch in dem Haus? Nein, das habe ich verkauft. Also wie gesagt, einziger Erbe bin ich. Hat dich das denn nicht zumindest eine Weile am Anfang dann doch umgehauen und aus der Bahn geworfen? Nein, gar nicht. Also gar nicht möchte ich ja, gar nicht ist vielleicht übertrieben, ja. Aber ich war von Anfang an so. Ich habe mir immer gesagt, meine Mutter, wenn ich meine Mutter noch einmal sehen könnte und wenn sie noch einmal vor mir stehen könnte, dann würde sie zu mir sagen, Kind, mach das Beste draus, dein Leben geht weiter. Mach es, tu es, tu das, was du möchtest, hab Spaß in deinem Leben und bitte, bitte, bitte, sitz nicht in der Ecke und heul nur. Ja, das finde ich eine gute Einstellung. Und das ist sicher so rein rational auch das Richtige. Es ist nur ganz erstaunlich, dass du das emotional schaffst. Manch einer oder die meisten werden wahrscheinlich in deiner Situation für einen langen Zeitraum vollkommen ausgekickt, bevor sie wieder einen Halt finden würden. Du hast völlig recht. Und wenn du das so gut hinkriegst, sei es dir nur gegönnt und das ist wunderbar. Die Alternative wäre ja, dass du vollkommen zusammengebrochen wärst und in der Psychiatrie gelandet wärst oder dergleichen. Ja, richtig. Aber das heißt, du bist heute auch, also vielleicht geht es dir nicht gut, aber du sagst, du stehst mitten im Leben und schaffst deinen Alltag. Ja, also ich habe jetzt ja meine erste eigene Wohnung seitdem, habe kurzzeitig für 2-3 Monate bei dem Partner meiner Mutter gewohnt. Obwohl ich ihn eigentlich gar nicht wirklich kannte. Aber jetzt haben wir uns so kennengelernt, das ist... Da ist eine Verbindung. Ist wie ein Vater für mich. Ja, klar, das ist eine Verbindung. Das war eine Liebe, die deine Mutter zu ihm hatte und die überträgt sich jetzt in irgendeiner Weise, im übertragenen Sinne, vielleicht auch auf euer Verhältnis. Ja. Ja. Und, also mir geht es natürlich, mir geht es jetzt nicht blendend, sicherlich. Man hat immer noch diese Gedanken und ab und zu auch abends sitzt man im Bett und weint oder ich habe auch immer noch Träume. Ich träume von meinem Vater. Ich frage ihn, warum. Hast du die beiden zusammen beerdigen lassen? Also ja, die Beerdigung lief zusammen. Und die liegen auch auf einem Friedhof, allerdings nicht in einem Grab oder nebeneinander. Also Und wenn du auf den Friedhof gehst, gehst du zu beiden Gräbern? Ich gehe zu gar nicht zu dem Friedhof. Gehst gar nicht. Nee, also weil ich nicht kann, ich war auch schon da, aber es interessiert mich nicht. Nicht weil mich meine Eltern nicht interessieren, sondern der Friedhof ist absolut ein neutrales Gebiet. Der erinnert mich in keinster Weise an meine Eltern. Ja, da geht jeder anders mit um. Manche empfinden das so, wie du es gerade geschildert hast. Sicher, meine Oma von meinem Vater, die Mutter, geht sehr häufig. Der Partner meiner Mutter geht auch sehr häufig dahin. Soll jeder machen. Ich sag keinem, wie er es machen soll. Oder ich sag nur, für mich ist es so. Also ich sag jetzt nochmal, du bist erst 20 Jahre alt und warst gerade geworden. Das ist 19, du warst 19, als das passiert ist. 18 war ich. 18, als es passiert ist. Ja, richtig. Dorin, ich danke dir für den Anruf und dass du uns das so erzählt hast und finde das erstaunlich und freue mich für dich, dass du so für dich den Dreh bekommen hast, zu leben, weiterzuleben. Ja. Wie gesagt, manch einer hätte vielleicht gar nicht weiterleben können als Tochter. Ja, ich wünsche es wirklich jedem, dem Ähnliches passiert oder so, dass er wirklich in die Zukunft schauen kann und weiterhin positiv ins Leben schauen kann. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Dorin. Dankeschön. Alles Liebe und alles Gute. Danke, danke. Tschüss. Und schöne Weihnachtstage. Dankeschön dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. Stefanie, 33, guten Morgen. Guten Morgen. Stefanie, um was geht's bei dir? Ich habe ein tolles Geburtstagsgeschenk gekriegt zu meinem 33. Also, den hatte ich im September. Ja. Da habe ich meinen ersten MS-Schub bekommen. Oh. Also, damals wusste ich das ja noch nicht. Also, das weiß ich jetzt erst seit 2 Monaten. Wie hast du das gemerkt? Was war los mit deinem Körper? Ich hatte taube Fußsohlen. Also es war so, als ob mir die Füße so an der Ferse eingeschlafen sind, beide Seiten. Und dann habe ich erst gedacht, das kommt vom Rücken. Ich habe mir da irgendwas angeklemmt, weil ich einen Tag vorher noch was Schweres gehoben hatte. Wir hatten noch ein bisschen gefeiert von der Station. Du bist Krankenschwester? Ja. Und jedenfalls habe ich das gar nicht. Ich habe wirklich gedacht, ich habe mich an dem scheiß Holztisch verhoben, den wir da umgestellt haben abends noch. Und bin dann auch noch arbeiten gegangen. Also ich hatte dann ein paar Tage frei noch. Dann bin ich Dienstags arbeiten gegangen. Und da habe ich schon gemerkt, so, es ist alles irgendwie ganz komisch. Mir war auch total vom Kreislauf her, habe ich immer gedacht, mir ist irgendwie so, wie ich so ein bisschen Karussell fahre. Und dann bin ich den zweiten Tag arbeiten gegangen nach meinem Urlaub dann. Und dann, es war dann irgendwie 4 Tage später und da ging gar nichts mehr. Ich bin auf der Arbeit dann in der Cafeteria, wir haben gefrühstückt und mir ist heiß kalt, mir war schlecht auf einmal und bin dann zum Arzt und dann, klar, hat er erstmal mich krankgeschrieben. Ja, und das hat aber eine ganze Weile gedauert, ehe die Diagnose feststand. Ja, also es ging relativ. Also ich war dann eine Woche später beim Neurologen und der sagte dann, ja, wenn es vom Rücken kommt, dann kann man das messen und der Kreislauf her kann auch was anderes sein. Und dann hat er aber auch nicht zwingen können und dann bin ich Anfang Oktober auf die Neurologie gekommen für 2 Wochen. Ja, die haben es dann wahrscheinlich direkt rausgekriegt. Ja, die haben, ja, in einer Woche stand das dann ungefähr, die Diagnose. Aber in der Woche ging es dann immer wieder MS ja, nein oder die haben dann einen Test gemacht auch und Wie geht's dir denn heute, jetzt nach einigen Monaten? Ach, ehrlich gesagt, beschissen. Körperlich, also auch körperlich. Ich bin nicht belastbar. Also von den Füßen her, das Gefühl in den Füßen ist mittlerweile so, dass meine ganzen Fußsohlen taub sind. Und beim Laufen ist das ziemlich unangenehm. Also gerade wenn ich zu Schuhe anhabe, jetzt im Winter, also im Sommer, also wo es jetzt noch ein bisschen wärmer, habe ich dann viel auch so leichte Schuhe angehabt, dass ich da also jetzt nicht so meine Winterstiefel anhabe. Das heißt, du konntest wahrscheinlich auch gar nicht in deinen Beruf wieder gehen, oder? Nee, bis jetzt bin ich auf jeden Fall noch krankgeschrieben und ich weiß auch noch nicht, wie es weitergeht. Wie gehst du denn damit so psychisch um? 33 Jahre, Diagnose MS, das ist eine, du bist Krankenschwester, du kannst es selbst genau richtig einschätzen, das ist eine harte Diagnose. Ja. Wie gehst du damit um? Ich verdränge das, glaube ich, so ein bisschen. Also ich mache jetzt alles, was ich machen muss. Also ich muss jetzt, spritzen muss ich mich selber jetzt einmal die Woche mit Interferon. Und ich gehe damit eigentlich sehr sachlich um. Aber ich kriege dann zwischendurch, ich habe die Woche zum Beispiel mal versucht, was zu machen. Also ich habe für meinen Kater einen neuen Transporter gekauft, wollte den zusammenbauen. Und ich habe heulend im Wohnzimmer auf dem Boden gesessen, weil ich nicht die Kraft hatte, diese scheiß Plastikspangen da drum zu machen. Und ich hätte alles durch die Gegend schmeißen können. Und ich habe immer gesagt, warum? Womit habe ich das verdient? Ich kann mir das nicht, ich habe vielen Leuten auch echt schon Scheiße an den Hals gewünscht, sag ich jetzt mal. Also ich habe auch wirklich. Du hast Leuten Scheiße an den Hals gewünscht. ja, sag ich jetzt mal, übertragen gesehen. Also ich weiß nicht, also ich war auch selber vielleicht ungerecht früher zu Leuten gewesen und ich... Ja, ich glaube, so kann man das nicht aufrechnen und deshalb... ich glaube, so schicksalsverwoben ist das alles nicht, dass man deshalb eine Krankheit kriegt, weil man das und das gemacht hat. Aber nee, da sind wir jetzt im Bereich der Metaphysik, das jetzt. Bist du alleine? Ich bin ganz allein. Mhm. Ich habe nur meine Mutter noch und die ist jetzt auch schon an 60, also die macht schon viel für mich. Die geht auch mit mir einkaufen oder fährt mich morgens zum Doktor. Mhm. Und weil Autofahren kann ich im Moment auch nicht, weil mir das auch auf die Augen gegangen ist. Mhm. Und ich weiß nicht. Diese Erkrankung verläuft ja, soweit ich weiß, in Schüben. Mhm. Hast du den Eindruck, dass du nach diesem ersten Schub, der aufgrund dessen die Krankheit sich bei dir bemerkbar gemacht hat, es nochmal einen Schub jetzt gab? Nee, denk nicht. Also ich bin letzte Woche operiert worden auch und die hatten auch gesagt, also das Risiko, dass durch die Narkose nochmal ein neuer Schub provoziert wird, ist sehr gering, aber es könnte halt sein, aber ich... Weswegen bist du operiert worden? Ich habe eine Magenverkleinerung gehabt. Ach so. Das ist... Das heißt, du hast Probleme mit der Leibesfülle. Ja. Wie viel wiegst du? Ich habe vor der OP, also im September habe ich noch 150 gehabt und habe heute 135,5. Das heißt, da sind... mehrere Probleme, die mit denen du dich jetzt so sehr intensiv beschäftigen musst. Ja. 150 Kilo und wie groß bist du? Ich bin 1,74. Wie hast du denn dann körperlich schweren Beruf als Krankenschwester hinbekommen? Das sag ich dir. Also ich habe meine Stelle reduziert. Ich bin seit April, bin ich jetzt nur Dreiviertelkraft. Also ich hatte eigentlich reduziert, also habe auch reduziert, damit ich mich auf das Abnehmen auch konzentrieren kann, weil ich muss Sport machen, das weiß ich. Ja. Aber wenn ich nach 10 Stunden, die ich unterwegs bin, und ich morgens um 5 aus dem Haus gehe und Frühdienst habe, kann ich danach nicht noch irgendwie Sport treiben. Ich bin platt, bin fertig. Und das war auch eine gute Idee gewesen, das zu reduzieren, obwohl ich vielleicht im Nachhinein sehe, dass ich diese Erschöpfungszustände, wo ich dann immer so diese bleierne Schwere, das ist auch ein Teil der MS. Das ist. Hast du denn mal versucht oder hast du vielleicht schon Kontakt aufgenommen mit anderen MS-Erkrankten? Ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich diese ganzen schlechten Beispiele ja auch aus dem Krankenhaus kenne. Also ich aus der Ausbildung her. Das ist immer so eine Frage mit den Selbsthilfegruppen, ob einem das wirklich hilft, wenn man mit Betroffenen zusammen ist oder ob einen das noch weiter runterzieht, wenn man sieht, wie schlimm die Krankheit fortschreiten kann. Ist jeder anders. Ich kenne sowohl die eine Position als auch die andere. Die eine, die sagen, endlich habe ich Leute, mit denen ich mich auch austauschen kann. Und die andere sagen, um Gottes Willen, ich will es gar nicht sehen. Ich gehe zum Beispiel in so eine Adipositas-Selbsthilfegruppe, da bin ich jetzt schon seit längerem. Und die hatten auch schon MS-Kranke gehabt da in der Gruppe und sind eigentlich, also auch jetzt mit der OP zum Beispiel, da hätten die jetzt auch keine schlechten Erfahrungen gemacht, beziehungsweise konnten die jetzt nicht sein, dass da irgendwer war, der dadurch großartig Nebenwirkungen gehabt hätte. Ich weiß ja nicht, und ich glaube, das ist auch letztendlich medizinisch immer noch nicht ganz klar, wie viel die Psyche auch mitspielt beim Auslösen der MS-Erkrankung. Insofern wäre vielleicht auf jeden Fall gut für dich, wenn du schon nicht in eine Selbsthilfegruppe gehst, dass du dich überlegst, oder dass du dich mit einer Therapie vielleicht anfreunden könntest. Ja, das könnte ich wohl, glaube ich auch, dass das sicher, auch bezogen auf deine andere Problematik, sicher ein sehr guter Ansatzpunkt wäre. Würde ich gerne beraten lassen von meiner Psychologin. Bist du einverstanden? Ja. Das ist heute Nacht die Magdalena, die ruft dich gleich an und dann könnt ihr in Ruhe beraten, was du da am klügsten machen kannst. Ja, super. Ja? Liebe Stefanie, da wünsche ich dir von Herzen gute Besserung und dass es vor allen Dingen keinen Schub gibt. Ja. Dass es bergauf geht, das wünsche ich dir von Herzen. Wir melden uns gleich wieder. Alles klar. Tschüss. Schöne Weihnachten. Dankeschön dir auch. Tschüss. Tschüss. Heike, 43, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Heike. Ja. So, wir beide reden jetzt. Jawohl, schön. Über was? Über die verrückteste Liebesgeschichte der Welt. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Ja. Die du erlebt hast. Die ich persönlich erlebt habe. Wann? Jetzt. Jetzt? Du bist mittendrin in der Liebesgeschichte. Jawohl. Ja, erzähl mal. Ich war 10 Jahre lang mit meinem Partner zusammen. Mhm. Wir haben Höhen und Tiefen erlebt, schlechte, gute Zeiten. Mhm. Dann wurde vor 3 Jahren bei mir Brustkrebs festgestellt. Mhm. Die erste Zeit stand er noch zu mir, hat mich zu den Therapien begleitet. Ja. Und an einem Tag, wo er mich dann auch begleitet hat, fragte er, muss ich jetzt mit warten oder kann ich noch einen Termin wahrnehmen, den ich habe? Ich sage, nee, kannst du machen. Mhm. Ich nehme meine Taxi und komme dann nach Hause. Mhm. Als ich nach Hause kam, war er weg und lag ein Brief da. Es lag ein Brief von ihm da? Ja. Und was stand in dem Brief drin? Es tut mir leid, ich kann nicht mehr, ich bin auch am Ende meiner Kräfte und es ist besser, wir trennen uns, und hatte dann seine persönlichen Sachen genommen und war spurlos weg. Mein Gott, das ist aber ein herber Schlag gewesen für dich. Es war mehr als ein herber Schlag, ja. Ich war fertig. Mhm. Und war aber so hattest du ihn auch gar nicht eingeschätzt? Nein, hatte ich nicht. Ja. Und ich habe auch nicht so, weil ich auch mit mir beschäftigt war, damals ist nicht so beobachtet, wie es ihm eigentlich dann ging. Mhm. Vor einem Jahr haben wir uns wieder getroffen durch Zufall. Mhm. Denn ich hatte weder noch eine neue Adresse von ihm, noch die neue Handynummer. Er hat auch die Handynummer geändert. Mhm. Und durch Zufall haben wir uns vor einem Jahr wieder getroffen. Wo war der Zufall? In einem Café. Wirklich zufällig? Ja. Ach. Ich wollte für mich und meine Nachbarin ein Stück Kuchen holen zum Kaffee. Aha. War schon so weit, dass ich bezahlt habe, und auf einmal stand er auch da. Ach. Ja. Erstes Gefühl? Freude Abwehr? Ich erstmal, ist es? Ja, er ist es. Du hier, ich hier, ja. Ich hatte auf einmal wieder Kribbeln im Bauch. Mhm. Weil du ihn letztendlich noch geliebt hast. Und richtig. Und wir haben uns dann für den anderen Abend verabredet. Mhm. Und haben eine ganze Nacht lang erzählt und gequatscht, warum, weshalb, wie es ist uns gegangen und so weiter. Hm. Und vor 3 Wochen haben wir beide geheiratet. Ach, guck. Ja. Gratulation, Heike. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Am 27. November haben die Hochzeitsglocken geläutet. Das ist ja toll. Aber jetzt, ja. Was mich jetzt brennend interessiert, wie geht's dir gesundheitlich? Ich sage mal, wir haben es soweit im Griff. Mhm. Therapien sind jetzt erstmal abgeschlossen. Mhm. Es sind keine neuen Metastasen festgestellt worden, und ich werde, wenn alles jetzt so bleibt, ab März auch wieder arbeitsmäßig einsteigen. Mhm. Ja, und das ist erstmal schon ganz toll. Jetzt hat er dich ja einmal richtig im Stich gelassen, mhm. Damals, ne? Wo es dir sehr schlecht ging und wo du ihn auch hättest sehr dringend brauchen können. Richtig. Wie kommt es, dass du ihm vergeben hast? Weil wir haben ja, wie gesagt, uns eine Nacht lang richtig unterhalten. Mhm. Und da hatte er, was er ja auch nie gemacht hat in der Zeit, wo es mir so dreckig ging, dass er auch mal gesagt hat, Mensch, komm, ich will auch mal sagen, wie es mir jetzt geht. Mhm. Mhm. Ja. Ich habe immer nur mich gesehen. Also hat er den Fehler gemacht, seinen Mund nicht aufzumachen, und du hast den Fehler gemacht, was man dir aber nachsehen kann, weil du so sehr betroffen warst, aber du hast auch nie mal gefragt, wie geht's dir denn in der Situation? Richtig. Ja. Richtig. Ich habe es auch nicht beobachtet, weil ich war mit mir beschäftigt, mit den Schmerzen, mit den Therapien, mit allem, was da war. Und im Krankenhaus, der Klinikaufenthalt ist auch nicht so gelaufen, wie ich es mir gedacht hatte. Mhm. Und da gab es auch Probleme. Und dass ich mich dann dadurch, durch diese Probleme, die es da auch gab, auch mich von ihm ein Stück weit abgewendet habe und er auch verletzt war, habe ich nicht mitgekriegt damals. Als er den Brief da hinterlassen hatte und du dann allein da standest, hattest du denn da so eine richtige Wut im Bauch auf ihn? Ich hatte zuerst mal Wut im Bauch. Ich war, hätte ihn an die Wand klatschen können. Mhm. Ja. Mhm. Dann habe ich versucht anzurufen. Ja, Handynummer war auch weg. Mhm. Dann hat die nochmal bei den Eltern nachgefragt. Die meinten bloß, es ist besser, du fragst nicht mehr. Mhm. Und damit war die Sache erstmal erledigt. Ich war wütend, ich stand mit mir dann alleine da. Mhm. Und gab es denn dann schon so in der Zwischenzeit, also bis du ihn dann im Café getroffen hast, so Gedanken, dass du so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen ihn auch verstanden hast oder so ein bisschen dass du dich ihm angenähert hast? Nee. Nee, das war gar kein Thema mehr. Nee, hat wirklich dann die Begegnung gebracht und das lange Gespräch. Richtig, denn ich habe dann auch wirklich dann durch die Therapien, das alles, was ich hatte, auch nicht mehr weiter dann drüber nachgedacht. Mm, mm. Da war ich wirklich gefordert und habe dann da all meine Kraft reingesteckt. So, ne? Und jetzt seid ihr beiden ein junges, glückliches Ehepaar. Richtig. Und könnt zum ersten Mal als Ehepaar Weihnachten zusammen feiern. Richtig. Das ist ja ganz toll. Und das Vertrauen ist auch absolut wiederhergestellt. Das ist wiederhergestellt, genau. Habt ihr euch irgendwas versprochen? Ja, dass wir, wenn jemand von uns beiden, was so brennt auf der Seele liegt, dass das auch ausspricht und nicht damit hinterm Berg hält. Und ganz schnell ausspricht, ne? Richtig. Genau. Das ist wichtig. Das war eben der Fehler, den er genau gemacht hat. Verstehe, ja. Ne? Tolle Geschichte, Heike. Ich gratuliere nochmals. Schönen Gruß und meine Empfehlung an den Gatten. Ja, und werde ich machen. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch wünsche ich. Danke gleichfalls euch und das Team auch. Alles Dankeschön. Gute und einen guten Rutsch. Ne? Dankeschön, Heike, sehr und nett von dir. Schöne, friedliche Weihnachten. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. So, wir machen weiter mit der Liane. Und Liane ist 39. Guten Morgen, Liane. Ja, hallo. Hallo, Liane. Hallo. Weswegen hast du mich angerufen? Es geht um Folgendes. Ich bin seit 99 von meinem Ex-Mann getrennt. Und jedenfalls war Anfang des Jahres die Kripo bei mir. Und es geht um kinderpornografische Sachen. Um was geht es? Um? Kinderpornografie. Um Kinderpornografie? Ja, genau. Also du bist seit 1999, also sehr lange, von deinem Partner getrennt. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 10 Jahre. 10 Jahre. Habt ihr ein Kind zusammen? Ja. Eins oder mehrere? Nee, eins. Ein Kind. 21. Bitte, wie, 21? 21, ja. Ist das Kind schon? Ja. Ja. 21 schon? Das fand ich, du bist 39, das glaube ich, da warst du aber sehr jung. Ja, war ich. Mhm. Hatte er den Kontakt, ist das ein junger Mann oder eine junge Frau? Ja, meine Tochter. Ja, die Tochter ist eine Tochter. Okay. Hatte er währenddessen Kontakt zu eurer Tochter? In den letzten 10 Jahren, während ihr getrennt wart? Eher weniger. Mhm. So, also er hatte vielleicht, soweit ich mich entsinnen kann, vielleicht 2-mal gesehen. Mhm. So, jetzt erzähl mal weiter. Also die Polizei kam wegen kinderpornografischer... Die Kripo, die hatte mich Anfang des Jahres angerufen. Also ich bin 2006 geschieden worden, weil er war ja bei keinem Termin dabei. Mhm. Hatte sich anderen gedrückt und wie auch immer. Mhm. Also es war 10 Jahre scheidungsfähig und Januar, wie gesagt, hat mich die Kripo angerufen. 2-3 Tage später waren sie da. Mhm. Wegen der... des Besitzes der Kinderpornografie und es ist nur noch Folgendes, ich bin Herz- und Asthma krank und darf mich halt nicht aufregen und jetzt verstehe ich nicht ganz, du bist ja so lange von diesem Mann schon getrennt, warum kommen die zu dir? Ja, weil soweit wie ich das jetzt nachvollziehen kann, wollten die wissen, ob früher schon mal was gewesen ist, ob er jetzt an kleinen Kindern irgendwie was empfunden hat, keine Ahnung, aber das konnte ich denen auch nicht beantworten, weil ich habe bis zu 16-18 Stunden gearbeitet. Also ich habe früh meine Tochter in die Schule gebracht und abends, wenn ich gekommen bin, war sie im Bett. Mhm. Mehr konnte ich nicht sagen. Aber das heißt, die Kleine, um es jetzt nochmal zurückzurechnen, war ja 10 Jahre bei ihm und bei euch zusammen. Ja. Das stimmt. Das heißt, da würde man sich jetzt, würde ich mir sofort Gedanken machen und sorgen, hat er mein Kind angefasst? Ja, und meine Tochter, also nachdem wir damals umgezogen sind, hatte dann hat gesagt, also erstens Bildchen gemalt, was ich nicht definieren konnte. Und dann hat sie gesagt, ja, mein Vati hat mich angefasst in der Badewanne. Ach, das hat sie damals schon gesagt? Hat sie gesagt, ja. Wie alt war sie da? 9. Wurdest du da nicht misstrauisch und hellhörig? Sofort? Alarmiert? Ja, natürlich. Also ich habe das Jugendamt eingeschaltet. Ich hatte die Kinder und die Jugendpsychiatrie und wie auch immer. Aber sie hat nirgendwo mehr den Mund aufgemacht. Also hat nichts mehr gesagt. Ich stand dann da im Regen. Das war die einzige Äußerung deiner Tochter? Ja. Sie hat auch später, deine Tochter ist jetzt eine junge Frau, ihr habt später auch nie wieder darüber gesprochen. Wir haben in diesem Jahr, nachdem die Kripo bei uns gewesen ist, also bei ihr, genauso wie bei mir, hatten wir nochmal kurz miteinander gesprochen und sie rückt das Tagebuch nicht raus, sie äußert sich nicht und wie auch immer. Wann genau war die Polizei denn da? Im Januar. Wann? Mitte Januar. Januar? Ja. Also fast vor einem Jahr schon? Ja, Und seit September, glaube ich, sitzt er in U-Haft. Und die Polizei war auch bei deiner Tochter? Ja, also die waren zeitgleich da, ne? Also bei mir genauso wie bei meiner Tochter. Du ist ja viel Zeit vergangen seitdem, schon wieder viele Monate. Ja. Habt ihr denn, du und deine Tochter, habt ihr oft jetzt darüber gesprochen? Nein, nicht mehr, weil sie hat den Schlag von ihrem Vater. Also ich gehe nicht arbeiten, ich mache keine Ausbildung, ich mache dies nicht, ich mache das nicht und wie auch immer. Ja, und sie sitzt halt so in den Tag hinein. Ich habe die ganzen Jahre versucht, ihr das Leben zu ebnen. Und also du bist nicht sehr glücklich mit der Entwicklung deiner Tochter und mit so wie sie sich verhält. Ja. Er sitzt jetzt in U-Haft, sagst du? Das, ja. Das heißt, es kommt zu einer Verhandlung, wahrscheinlich. Es scheint wahrscheinlich entweder schon die zweite oder dritte Verhandlung zu sein, weil ich kann damit nichts anfangen, weil es steht da Fortsetzung der Hauptverhandlung von der dritten Punkt, großen Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wirst du aussagen müssen oder hast du schon ausgesagt? Ich habe bei der Kripo im Januar schon ausgesagt hier. Ja. Und jetzt muss ich, wenn ich einmal A gesagt habe, dann muss ich auch B sagen. Das heißt, du wirst auch vor Gericht aussagen müssen. Ja. Mhm. Aber ich habe Angst um meine Gesundheit und um mein Leben, bin ich ganz ehrlich. Um dein Leben? Er wollte mich damals umbringen. Er hat mich aber bis jetzt wahrscheinlich nicht gefunden oder hat eben nicht die Gelegenheit. Und warum wollte er dich umbringen? Na, weil ich die Scheidung eingereicht habe. Im Beisein von meiner Tochter. Wollte er mich damals umbringen. War die Ehe damals auch sehr gewalttätig? Zum großen Teil schon, ja. In großen Teilen schon? Ja. Das heißt, du hast Gewalt erlebt, er hat dich geschlagen. Ja. Viel Alkohol. Hat man nicht gesehen. Und nun weiß ich nicht, wie ich den Verhandlungstag oder den Tag zuvor, weil ich kann auch einen Tag zuvor anreisen, weil ich komme von weit her, da überlebe, weil im Gerichtssaal ist keine Sicherheit da. In dem Gerichtssaal ist keine Sicherheit? Nein, vom Zug bis zur Pension und von der Pension bis zum Gerichtssaal. Ja, aber er sitzt doch in Untersuchungshaft. Ja, aber er hat ja mit Sicherheit auch Kontakt zur Außenwelt. Also der Mann, der ist nicht dumm. Also. Ja. Hast du deine Sorgen der Polizei schon mitgeteilt? Ich habe denen gesagt, dass sie mich damals umbringen sollen, ja, aber mehr habe ich bis jetzt noch nicht gesagt, weil ich hatte, wie gesagt, im März oder Anfang April habe ich ja angerufen und die haben danach gesagt, ich habe damit nichts mehr zu tun. So, und jetzt kriege ich die Einladung heute im Briefkasten. Du hast auch keinen Rechtsanwalt. Nein. Nein. Brauche ich nicht, weil ich lüge nicht und ich mache das, was wahr ist. Also die Sorge, finde ich, muss man ernst nehmen, wenn du kennst seine dunklen Seiten und du weißt, so was der fähig ist. Da werden wir dich gleich mal vertraut machen mit dem weißen Ring. Und ich fände es sehr gut, wenn du dann Kontakt aufnehmen würdest mit dem weißen Ring und mit den Leuten, das ist eine Opferhilfsorganisation, mit denen das berätst, wie du dich am besten da verhalten sollst und inwieweit du die Polizei noch mehr aktivieren musst. Ich finde, du musst vorher laut deine Angst sagen und laut die Behörden auch darauf aufmerksam machen, dass nichts Schlimmes passiert. Das kann die mir wirklich die Sicherheit geben? Das kann ich dir nicht so sagen, da musst du da mit den Fachleuten reden, aber da bist du schon mal an einer sehr guten Adresse. Das Zweite ist, was du gerade angesprochen hast, ist deine Gesundheit. Du bist sehr schwer Asthma erkrankt, sagst du? Und herzerkrankt? Ja, Was sie hätte auch im Januar die Vernehmung nicht angefangen, wenn ich die Herzerkrankung nicht genommen hätte oder wenn es mir nicht gut gegangen wäre, dann hätte sie gar nicht angefangen. Aber hast du mit deinem Arzt darüber gesprochen, ob du das gesundheitlich überhaupt kannst und schaffst? Nein, weil die eine, beziehungsweise wo die Kripo bei mir gewesen ist, dann hatte ich einen Psychologen, aber der hat mir eingeredet, dass ich schuld bin an allen. Was? Der Psychologe hat dir eingeredet, dass du schuld bist an allem? An was allem? Ja, dass er meine Tochter eventuell angefasst hat. Hat er mir eingeredet, ich wäre schuld gewesen. Nein, nein, das glaube ich. Ein Polizeipsychologe? Nein, ich hatte... Woher kam dieser Psychologe? Ich hatte eine Liste und die habe ich durchtelefoniert und ja, dann okay, vergiss das mal, das war alles Quatsch. Das ist völliger Unsinn. Liane. Ich bin aber nicht schuld und das weiß ich. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Kein seriöser Mensch dieser Welt sagt das. Wir werden dich jetzt zurückrufen, Liane. Und dann können wir im Hintergrund all die Fragen, die wir gerade angerissen haben, in Ruhe klären. Ja? Okay. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst zunächst von Magdalena angerufen. Das ist meine Psychologin und alles Weitere klärt ihr dann. Dort, ja? Ich danke dir, mir. Alles Gute. Alles Liebe. Alles Liebe und schöne Weihnachten. Dankeschön dir auch. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Erik. Erik ist 28. Guten Morgen, Erik. Ja, hallo Domian. Hallo Erik. Wie geht's? Danke, danke, danke. Und zwar mein Thema ist, dass ich nächstes Jahr, also im März, nach Kanada auswandere. Wow. Und dort Schulbusfahrer werde. Du wirst doch Schulbusfahrer? Schulbusfahrer in Kanada, genau. In Winnipeg. In Winnipeg? In Winnipeg. Und zwar, ich habe da einen Onkel väterlicherseits. Ja. Der hat mir den Job sozusagen zugeschustert. Und ist das ein Traum, Schulbusfahrer in Winnipeg zu werden? Ja, doch. Ja. Vor allem... Das Interessante ist, ich habe seit 10 Jahren ziemlich viel Schulden in Deutschland. Ja. Damals, ich weiß nicht, ob du noch die Euro-Schecks kennst. Ja, klar. Da hat man immer 20 gekriegt pro Bank. Mhm. Naja, die habe ich dann immer in Bargeld umgetauscht und dann hat sich jetzt ungefähr 48.000 Euro angesammelt. Boah. Ja, 45 Gläubiger insgesamt und naja. Aber du willst mir nicht sagen, dass du dich jetzt so aus dem Staub machen möchtest? Nein, natürlich nicht. Nein. Nein. Nein. Aber es ist Kanada ist mein absolutes Traumland. Ich war da schon x-mal da, auch als Kind. Ja. Und da gibt es ja dieses Punktesystem, mit dem man einwandern kann. Ja. Und das berücksichtigt aber keine Schulden. Also das geht da. Das heißt, jetzt aber im Klartext, das heißt, du darfst dann dort auf immer wohnen und arbeiten. Und die Gläubiger kommen nicht an mich ran und ich kann komplett neu anfangen. Mhm. Und diese 48.000 Euro Schulden, die du hier gemacht hast, auf diese Schulden? Ich habe versucht, hier ein Insolvenzverfahren anzustreben, aber das Gericht hat mir gesagt, ich hätte das vorsätzlich praktisch die Schulden vorsätzlich verursacht. Das ist natürlich auch nicht der saubere Weg, sich so aus dem Shop zu machen. Ja, ne? Ja, ich habe es gerade so flapsig gesagt, aber dass, wenn wir alle so handeln würden, würde alles drunter und drüber gehen. Ja, das stimmt, ja. Sich feige davon machen. Ja. Eigentlich müsstest du mit deinen 28 Jahren sagen, okay, ich habe es jetzt zu verantworten und ich haue es wieder raus. Ich bin auch nicht ganz gesund. Ich hatte einige Frakturen. Ich hatte Oberschenkelhalsverletzungen und so weiter. Und ja, komm. Also ich kann... Jetzt keine Mitleidstour jetzt. Nee, ich habe... Kannst du denn... hast du denn den Busführerschein überhaupt? Ja, den habe ich schon... Seit 4 Jahren habe ich den. Den hast du hier in Deutschland gemacht? Den habe ich in Deutschland gemacht. Und auch... Das hat meine Mutter mir bezahlt. Ja? Freundlicherweise, weil... Irgendwie, ja, ich fahre halt gern. Du fährst halt gern. Ja. Und dieser Job ist auch schon sicher, den du da drüben hast. Ja, den fange ich zum 1.3. an. Ja. Bei dem School Department. Wie oft warst du schon in Kanada? Boah, 10 Mal. Achso, das heißt, du kennst dich da richtig gut aus? Ja, ich habe auch ein unbefristetes Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis und Niederlassung. Ja. Wohnung ist klar schon. Sprichst du Französisch, Englisch? Französisch eher schlecht, aber Englisch gut. Ja. Das ist ja zweisprachig, da klar. Ja. Aber ich lerne mich ins Französische ein, also das werde ich schon noch hinkriegen. Ja. Vor allem die Kanadier, die sind ja alle recht freundlich. Ich finde irgendwie da viel freundlicher als hier. Du machst dich natürlich hier in Deutschland strafbar, wenn du einfach abhaust. Naja, ich melde mich ja ordentlich ab. Das heißt, und die können sich ja da melden. Also das ist jetzt, also man darf natürlich, wir sind ja hier nicht in der DDR oder so, ich darf schon ausreisen. Ja, naja, auch wenn man Schulden hat. Aber in dem Moment, wo du wieder einreist, mal zu besuchen nach Deutschland, dann wird man dich packen. Ja gut, aber das ist eher unwahrscheinlich, dass ich dann... Also eigentlich will ich auch gar nicht mehr zurück nach Deutschland. Du planst jetzt dein Leben, deine Zukunft in Kanada. Ja. Freust du dich richtig drauf? Ja. Ja? Also das ist... Weil du wirst ja alles hinter dir lassen, Freunde, Familie. Ich habe hier mit allem abgeschlossen. Ich bin hier alles am Verkaufen. Ich würde mich, wenn diese Schuldengeschichte nicht wäre, würde ich dir von Herzen alles Gute wünschen und das toll finden und so. So hat das einen üblen Beigeschmack und ich bin ganz zwiegespalten. Ja. Erik, ich muss Schluss machen. Wie auch immer, wünsche ich dir alles Gute. Danke. Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Danke, dir auch. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für dieses Jahr. Wir gehen jetzt in die Weihnachtspause und wir sind wieder da in der Nacht vom 10.01. auf den 11.01. In der Technik heute Nacht Moritz Güldenring. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, guten Rutsch und alles Gute überhaupt und freue mich sehr auf nächstes Jahr.